ihr hört. Framatz musikalisches Fundbüro. Unvergessenes, Vergessenes und Unerhörtes aus den letzten 100 Jahren. Folge 164 mit The Cream, Roy Clark, The Band, John Kay and Sparrow, Wilson Pickett, Harold Osley, George Benson, Al Duncan, Roy Eldridge, Jimmy Reed, Slim Harpo, The Moody Blues, Don Gibson, Remo Biondi und Dr. Ross. Alright, alright, alright, alright, alright, alright. Ross und B.B. King wurden im Jahre 1925 in Mississippi, in Tunica bzw. den drei Bezirke weiter südlich liegenden Itabena geboren, im Abstand von einem Monat. B.B. King spielte immer in einer Band und dort ausschließlich Leadgitarre. Dr. Isaiah Ross, The Harmonica Boss, nahm in den frühen 50er Jahren für das Sun-Label in Memphis auf, spielte dort noch mit einer Band, später aber, wie wir hörten, als One-Man-Band. Catskill hatte Dr. Ross 1959 für das Detroiter Label Fortune Records zwar noch mit Band aufgenommen, ich hatte jetzt aber die One-Man-Band-Version von 1965 auf Testament Records für diese Folge ausgesucht. Danach folgte natürlich The Cream mit ihrer Version von Catskill aus dem Jahre 1966. Warum hatten The Cream, Bruce Baker und Clapton dieses Stück auf ihre Debütplatte genommen? Vielleicht, weil Dr. Ross 1965 mit dem American Folk Blues Festival auch durch Großbritannien tourte und diese Musiker waren dann vielleicht von Dr. Ross nachhaltig beeindruckt. Das ist natürlich nur eine Vermutung von mir. Jedenfalls beeindruckte die Version von Cream Jezrotal so sehr, dass die 1968 das Lied ebenfalls nochmal einspielten. Nach The Cream präsentierte der Gitarrist Roy Clark den Pink Velvet Swing aus dem Jahre 1963. Von den Vereinigten Staaten Amerikas geht es jetzt weiter nach Norden, nach Kanada. Zwei Bands, zuerst The Band, The Rumor aus dem Jahre 1970, danach John Kay, der Begründer von Steppenwolf, noch mit der Gruppe Sparrow, ein Jahr vor Gründung von Steppenwolf, 1967, Down Goes Your Love Life. John Kay and Sparrow 1967 mit Down Goes Your Love Life. Wilson Pickett nahm unter anderem auch mal eine Version von Steppenwolf's Born to be Wild auf. Etwa aus dieser Zeit stammt Get Me Back on Time, Engine Number 9, Part 1 and 2, 1970 auf Wilson Pickett in Philadelphia herausgebracht. Im Gegensatz zu früheren Aufnahmen wurde Pickett hier nicht mehr von Booker T, Duck Dunn, Steve Cropper, Isaac Hayes und Co. begleitet. Die waren in Memphis ansässig, sondern von angesagten Musikern aus Philadelphia, Bob Ely, Roland Chambers, Norman Harris an den Gitarren, Tom Bell an der Orgel, Ronnie Baker am Bass und Earl Young an den Drums. Can you get me back on time?

Saxophonist Harold Owsley wurde 1929 in Chicago geboren, spielte bereits als 20-Jähriger mit Billie Holiday live und nahm mit Dinah Washington auf. In den 50er Jahren war er Begleitmusiker des bekannteren Tenorsaxophonisten-Kollegen Gene Emmons. In den 60er Jahren spielte er unter anderem mit dem Gitarristen George Benson zusammen. Ab 1961 nahm er Platten unter eigenen Namen auf. Auf Engine No. 9 von Wilson Pickett folgte Harold Owsley mit Little Virgil von 1972. Und da ich George Benson schon mal erwähnt habe, lasse ich dann gleich etwas Musikalisches von ihm folgen. Groovin', 1967 zum Hit gemacht von The Young Rascals. Das Jahr darauf coverte George Benson den Hit als Instrumental. Im Gegensatz zu einigen Jazz- und Rock-Schlagzeugern standen Blues-Drummer, sofern sie nicht auch Sänger waren, eher im Hintergrund. Ich habe zwei Schlagzeuger, die häufig mit dem Blues-Sänger, Gitarristen und Harmonikaspieler Jimmy Reed Aufnahmen, mal mit Jazz-Aufnahmen herausgesucht. Zuerst Al Duncan als Bandleader und Drummer, Bhavana Jindy 1962 auf dem nicht sehr bekannten Plattenlabel Stacy Records aus Chicago erschienen. Danach Earl Phillips, Jimmy Reeds Leib- und Lieblingsschlagzeuger, der 1946 den Trompeter Roy Eldridge auf Yard Dog begleitete. Warum war Earl Phillips nun Jimmy Reeds bevorzugter Drummer? Laut Aussage Reeds, weil man Earl Phillips nicht ständig ermahnen musste, weniger zu spielen, denn Jimmy Reed war jemand, der in der Regel Schlagzeug-Fill-Ins sehr, sehr sparsam einsetzte. Trotz allem Lob für Earl Phillips habe ich als dritte Nummer dann There'll Be a Day von Jimmy Reed mit Al Duncan am Schlagzeug ausgesucht, Aufnahmejahr 1963. Thank you. Slim Harpo, schwer beeinflusst von Jimmy Reed, spielte wie er Gitarre und Harmonika gleichzeitig. Wir hören Slim Harpos Instrumental, Moody Blues und danach die britische Gruppe, die sich nach diesem Lied benannte, nämlich Moody Blues mit Go Now von 1964, das die Sängerin Jessie Banks im Jahr davor original einspielte. word is said. Sehr gute Version der Moody Blues, die sich nicht hinter dem Original von Bessie Banks verstecken muss. Ich bin beim vorletzten Lied von Framats musikalisches Fundbüro angelangt. Don Gibson, ein bedeutender Interpret der Country-Musik, noch bedeutender als Songwriter. Sea of Heartbreak, I Can't Stop Loving You, Oh Lonesome Me wurden oft nachgespielt von Foggy River. Aus dem Jahre 1959 gibt es ebenfalls Coverversionen. Das hier ist aber das Original, Komposition und Gesang Don Gibson, Foggy River. Your love is colder than a foggy river blowing over a heart of stone. You left me stranded on this foggy river, drifting helpless and alone. Foggy river, only memories linger. but it's gone. Always knew someday you'd let me down. I've got troubles on my mind. I guess I'm doomed to sail the Safford River till I leave your love behind. Fiedler, Gitarrist, Bassist und Bandleader Remo Biondi wurden 1905 in Cicero, Illinois geboren und starb 1981 in Chicago, der Stadt, in der er auch musikalisch meistens wirkte. Er spielte unter anderem in den Bands von Woody Herman, Gene Krupa, Eddie Condon, nahm Bluesplatten mit Jimmy Reed auf als Gitarrist und Geiger. In der letzten Funktion hören wir ihn auch auf Git Fiddle Glide aus dem Jahr 1953. Das war Framats musikalisches Fundbüro. Mein Name ist Frank Matthias. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und nun viel Spaß mit Remo Biondi and his Orchestra. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute.